einigen organisatorischen Ansagen zur Vorlesung. Die Vorlesung ist eine sogenannte dreistündige Vorlesung. Das bedeutet, Sie haben alle 14 Tage, das sind die sogenannten B-Wochen, diese Woche haben Sie 4 Stunden Vorlesung, 2 am Montag und 2 am Freitag. In den anderen Wochen, in den A-Wochen, haben Sie 2 Stunden Vorlesung, also nur am Montag. In dieser ersten Woche geht das mit den Übungen noch nicht los. Die sogenannten Übungsseminare, das sind 10 Stück, da sind sie, soweit ich weiß, auch schon drauf verteilt worden. Die gehen erst nächste Woche los. Dasselbe gilt für die Tutorien. Bei den Tutorien gibt es wohl keine strikte Verteilung, aber ich würde, das geht auch in nächster Woche erst los, ich würde nächsten Montag Ihnen kurz einen Vorschlag machen, wie Sie sich auf die Tutorien nach, ich muss jetzt mal gucken, Matrikelnummer oder Buchstaben oder wie, und dann nochmal fragen, verteilen. Es dreht sich hier um die Vorlesung Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler. Das ist also für Sie, wenn Sie so wollen, mit dieser Hörsaalübung, die 40-tägig abwechselnd mit der Freitagsvorlesung stattfindet, sind das 4 und dann auch die, das Seminar, also das sind insgesamt 4 Stunden, die Sie haben, eine Stunde Seminar, also 5 Stunden. Und Sie müssen ungefähr rechnen, dann haben Sie noch das Tutorium, was Sie dazu rechnen müssen. Sie müssen ungefähr rechnen, dass Sie als Nachbereitung Übungsaufgaben lösen und so weiter, dass Sie da ungefähr dieselbe Zeit nochmal für diese Vorlesung aufwenden müssen. Das macht also so Pi mal Daumen 12 Stunden, die Sie jeweils in der Woche für diese Vorlesung aufwenden. Ja, insgesamt. Es dreht sich darum, ich sage Ihnen zunächst einmal, ich habe hier ein Buch. An dieses Buch werde ich mich nicht, wir sind hier nicht in der Schule, ich werde mich nicht da slawisch dran halten, aber es wird so sein, dass der Stoff im Wesentlichen dieses Buch abdeckt, nicht ganz in derselben Reihenfolge. Das ist auch eine Bibliothek, aber ich würde es empfehlen. Die Organisation ist nicht perfekt, aber es geht nicht. Stimmt. Als erstes. Erster. Mal so. Schrift dich mal gerade. Kannst du aber nicht lesen. Was ist das an links? Das ist Luckerer Würkau. Was für ein Link? Oder Luderer, kann auch sein, dass es Luderer heißt. Ich denke mal Luderer. Kann sein. Würkau? Was ein bisschen den roten Faden wieder. Allerdings in etwas umgestellter Form. Das ist dieses Buch von Luderer und Wirmke, Einstieg in die Wirtschaftsmathematik. Wir werden sehen, dass ein großer Teil davon eine Wiederholung der, würde man sagen, der Oberstufenmathematik ist. Aber es wird alles ein bisschen anders, ein klein wenig anders aufgebaut. Es ist natürlich nicht für alle von Ihnen dasselbe. Manche haben eben halt in der Oberstufe mehr Mathematik da, andere weniger. Deshalb ist natürlich ein Ziel dieser Vorlesung, Sie alle auf dasselbe Niveau zu bringen. Ja, hoffentlich. Ich sage immer, für die Wirtschaftswissenschaften ist das, was wir hier machen, ja, warum ist das wichtig? Das ist wichtig als ein Mittel, würde ich mal sagen, der Abstraktion, auch der Abstraktion wirtschaftlicher Prozesse. Aber ich werde hier natürlich nicht wirklich über Wirtschaft reden, sondern ich werde nur über die Werkzeuge. Und was wir hier sozusagen das erste Kapitel, das entspricht hier 2 Kapitel in diesem Buch, was wir behandeln werden, das würde ich gerne so nennen. das würde ich Grundlagen der Abstraktion. Und das sind eben halt diese Grundlagen. Das sind eben halt die Grundlagen der Abstraktion, die wir haben. Das sind eben halt das Zahlensystem und die Mengenlehre. Und vieles, was ich hier jetzt, also wenn ich Mengenlehre sage, dann meine ich damit elementare Mengenlehre. Das heißt, im Prinzip nicht wirklich da in tiefe Theoreme, sondern es dreht sich darum, dass man eine gewisse Notation hat, die einem hilft, Dinge zu formulieren in einer abstrakten Art und Weise. Zum Beispiel etwas wie Produktionsabläufe, die werden natürlich auch, wenn man sie in den Computer bringen will, abgebildet auf etwas, was natürlich nicht der Produktionsablauf selber ist, sondern eine starke Abstraktion. Fangen wir an mit der ersten Stufe des Zahlensystems, was wir hier haben. Und das erste, was wir hier hinschreiben, das sind natürlich die natürlichen Zahlen. Und ich würde Sie da gerne wiederum, das ist wahrscheinlich allen, vielleicht nicht allen, fast allen bekannt, die natürlichen Zahlen. Und die natürlichen Zahlen, wenn wir sie hernehmen, sind selbst schon eine Abstraktion. Denn, ich würde es mal so sagen, zu irgendeinem Zeitpunkt, den ich nicht kenne historisch, das muss vor der Antike gewesen sein, hat man angefangen und hat überhaupt das unendliche Zahlensystem nicht vorgestellt. Ne? Das ist schon eine Abstraktion. Ja, bitte? Nein, ich habe kein Mikro, ich finde es jedenfalls nicht. Also Sie müssen mit meiner Stimme, die ich jetzt hier habe, erstmal vorliegen. Also, die natürlichen Zahlen, die wir hier in meinem Bild natürlich sind eine Abstraktion, weil natürlich niemand eine unendliche Menge mehr gesehen hat. Aber man kann auch nicht in einem endlichen Computer abbilden, aber wir zeigen sie immer mit so einem doppelten die natürlichen Zahlen. Diese sozusagen, also wie gesagt, das Punkt ist, sagen wir mal so, zwischen 2500 und 3000 Jahre ist es her. Und dann hat es aber sehr lange gedauert, bis man sozusagen eine abstrakte Charakterisierung gefunden hat. Und das ist so etwas wie ein Modell. Ja? Und das sind eben halt die charakteristischen oder nicht charakteristischen, sondern die charakterisierenden Eigenschaften. Das kennen Sie natürlich. Das sind diese charakterisierenden Eigenschaften der natürlichen Zahlen, die mit dem Namen Peano verbunden sind. So, ich hoffe, ich vergesse keinen. Ich muss auch selbst immer wieder nachgucken, dass man keinen Unfug macht. Also, was ist die erste Eigenschaft? Diese Eigenschaft die macht es überhaupt erst möglich, hier eine unendliche Menge zu konstruieren. Also jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger. Und ich nenne diese Zahl mal klein n, habe dann. Das ist natürlich jetzt eine Notation in diesem Moment, hat einen Nachfolger n plus 1. Aber wir wollen auch nicht selbstsicher sein, was der Fach ist, und sagen, dass das erst etwas anderes ist als die Addition. Das ist natürlich die Addition. So. Zweite Bedingung: jede natürliche Zahl außer der 1. Außer der 1 ist Nachfolger einer natürlichen Zahl. Und zwar nicht nur einer, sondern genau einer natürlich gesagt. Eins dagegen ist nicht Nachfolger. Jeder dieser Bedingungen, um die natürlichen Zahlen zu charakterisieren, wie würde ich mir das vorstellen? Und vielleicht ist es ganz gut, das ist ja auch eine Art der Modellierung, die ich jetzt noch nicht formalisiere, aber die ich auch für alles Mögliche in der Mathematik und in der Wirtschaftsmathematik haben. Das ist die Modellierung mit Graphen. Mit den natürlichen Zahlen als Graph modellieren, würden wir eben halt gerne als ein Potenzialstrahl modellieren. Und das stellen wir uns als die natürlichen Zahlen vor, 1, 2, 3 und so weiter. Also mit anderen Worten, einen Graphen, ohne wirklich hinzuschreiben, was das ist, mit gerichteten Kanten. Das heißt, also mit anderen Worten, der Nachfolger, das ist dann immer wieder frei. Ja? Das ist dieses n plus 3. Das sollten die natürlichen Zahlen sein. Und jetzt gucken wir uns an, also ohne irgendetwas wirklich strikt zu beweisen, aber warum sind diese Eigenschaften hier nötig? Wieso kommt, wenn ich eine dieser Eigenschaften weglasse, wieso kann dann ein anderer Graph mit einer anderen, sozusagen mit einem anderen Zahlensystem rauskommen? Zum Beispiel, jede natürliche Zahl hat einen Nachfolger n plus 1. Wenn ich das nicht annehme, dann kann ich das wunderbar nehmen. Dann habe ich ein anderes Modell, dann hätte ich nämlich zum Beispiel einen endlichen Graph. Ja? Das wäre so ein endlicher Graph, wenn ich jetzt hinkomme, das wären die natürlichen Zahlen von 1, 2, 3, 4, aber 4 hat keinen Nachfolger in diesem System, dann sind es nicht die natürlichen Zahlen. Andererseits, jede natürliche Zahl selbst Nachfolger genau einer natürlichen Zahl. Also wie lange brauchen wir das drauf? Ich nachfolge von 200 Bildern. Das können Sie sich grafisch wunderbar in einem grafischen Modell veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, dass Sie hier zwei verschiedene natürliche Zahlen haben, die unterschiedlich sind. Sag mal, ein 1 und ein Strich. Das ist auch ein anderer Graf, den ich hier anzeigen kann. Da hat zwar jede natürliche Zahl einen Nachfolger und ist auch dieses 1 und 1 Strich, naja, das könnte ich auch noch in zwei kleinen Kreis hier verbessern, kann auch einen Vorgänger, aber hier eine natürliche Zahl hätte dann zwei, der Nachfolger von zwei natürlichen Zahlen, das ist offensichtlich auch eine andere, ein anderer Graf, der eine andere Anordnung, die wir haben können. Und in ähnlicher Weise ist es so, wenn ich jetzt sagen würde, außer der 1, also 1 ist nicht Nachfolger, wenn 1 nach, auch Nachfolger wäre, dann könnten wir uns natürlich hier eine solche, eine solche typische Grafik vorstellen. Und dieser typische Grafik ist auch wieder etwas offensichtlich anderes als diese natürliche Zahl, die uns hier hin. Die letzte Aussage, ich mache natürlich so etwas wie in der Sprache der Grafik, dass es hier wirklich eine Zahlenspaare gibt und nicht eine Zahlenspaare und dann vielleicht noch eine zweite. Sondern alle natürlichen Zahlen gehen eben halt durch dieses rekursive Nachfolgerbild aus der einen natürlichen Zahl 1 heraus. Also mit anderen Worten, die Leistung, die hier besteht, oder was soll ich sagen, die Tatsache, dass man hier mit diesen Eigenschaften natürlich Zahlen charakterisiert hat, besteht und grundgenommen in der Diskussion von solchen Bildern, kann ich das sagen. So, das war jetzt ein Ausflug in diese in dieses Prinzip. Das letzte Prinzip ist normalerweise das, was man das Prinzip der vollständigen Induktion nennt. Das ist ein Prinzip, um festzustellen, dass tatsächlich Aussagen aller natürlichen Zahlen werden. Das ist sozusagen etwas Abstraktes, also meines, gleichzeitig. Wir sehen schon, wenn ich das hier alles aufschreibe, wäre es ganz praktisch, wenn ich zum Beispiel auch so etwas wie, was hier ein Graph ist, oder so, wenn ich das in der Sprache, die natürlich Sie alle kennen, und die ich jetzt auch nochmal wiederholen würde, einer abstrakten Sprache, die Notation der Mengenlehre in der Art beschreiben können. Auch die natürlichen Zahlen selbst würde ich dann natürlich mit dieser Notation beschreiben. Und darum möchte ich dann als zweites die Notation der. Nein, es gibt kein Skriptile. Also, die Notation der Mengenlehre und der ja, ich kann das mit Lehrer ein. Und damit eng verknüpft natürlich der, die Notation der Aussagenlogik. Das Ganze ist natürlich jetzt auch wieder, wenn man so will, ein Modell, ich schreibe da in Klammern dazu, für diejenigen, die das interessiert, die das in anderen Anwendungen, zum Beispiel in der Computersemantik oder so, später mal wiederfinden wollen, bei den Daten. Das ist ein Modell für logische Aussagen. Und natürlich ist es so, bei all dieser Modellierung, die stattfindet, manchmal heißt es, wenn man die Frage kommt mit dem Schwanz, im Grunde genommen benutzt man etwas, was man nachher einführt, um schon indirekt in der verbalen Formulierung, die da vorher steht. So. Es gibt da immer so eine. Man sagt eine Definition, aber das ist immer mit dem Ground-to-Ground zu sehen. Was eine Menge ist, In Wirklichkeit heißt das nur eine Menge, sozusagen, ja, wie soll ich sagen, das fließt, das erlaubt einem für gewisse Objekte auszufließen, was die Menge sein könnte. Sonst sagt das im Grunde genommen gar nicht. Womit du sehr viele sagen, aber nicht alle sagen das. Also, gibt es da diese sogenannte Definition, schreibt das mal hin, so wie ich so überall, vom Standort, die meisten von Ihnen auch schon irgendwo mal in der Schule gesehen haben, also eine Menge, ist, und jetzt kommt natürlich etwas, das haben Sie nicht definiert, also, jetzt kann man sagen, Gesamtheit oder Ansammlung oder was auch immer, also wieder ein Wort, was im Grunde genommen nur stilistisch ein anderes Wort ist. Ich könnte genauso gut wieder sagen, eine Menge ist eine Menge von Objekten. Aber das tue ich aus stilistischen Gründen nicht. Ist eine Ansammlung von Objekten. Von denen gebe ich schon mal einen Namen X, eine Variable in dem. Und ich kann von jedem Element von Objekten X und definierende Eigenschaft und für, das sage ich aber auch nicht, pro beliebige Objekte X herkommen. Für ein beliebiges Objekt jetzt gilt und in diesem Fall entweder, das ist Element der Menge, X Element M, aber X ist Element der Menge, das heißt, X ist Element der Menge. Oder, also es können nicht beide werden, eins von beiden muss werden, oder X ist nichts Element der Menge. Das hat im Grunde genommen auch nichts mit Mathematik zu tun. Oder. Das Einzige, was man im allgemeinen Begriff so schön benutzen kann, ist, dass ich natürlich von Mengen sprechen kann, da kann ich auch von konkreten Mengen sprechen. Also wenn ich eben so sage, ich habe einen Produktionsprozess oder so etwas, dann kann ich natürlich von dem konkreten Produktionsprozess bei der und dann kann ich sagen, okay, dieser Produktionsprozess, den ich dort habe, ja, den betrachte ich als eine Menge von Abläufen. Ja, zum Beispiel. Mit gewissen Eigenschaften. Also einzelne Schritte, Produktionsschritte. Und das sind ja wiederum konkrete Dinge. Aber wenn ich sozusagen damit eine Optimierung oder was auch immer damit Ausführung machen will, dann muss ich das natürlich übersetzen in etwas ganz anderes. In etwas, mit dem man nicht rechnen kann. Und letztlich natürlich mit Sachen. Und das gehört zu dem anderen Begriff, den ich jetzt auch sofort mal einführe. Das ist der Begriff, mit dem man Regeln miteinander in Beziehung setzt. Manchmal sagt man Funktion. Wir sagen normalerweise Abbildung, das ist also eine andere Definition, auch wieder eine ganz, soll ich sagen, eine sehr allgemein gehaltene Definition. Eine Abbildung normalerweise nenne ich mal F und ich sage, eine Abbildung geht von A nach B. Und ich sage das so, dass die Abbildung einer Menge A in eine Menge B, möglicherweise die selber oder auch eine andere. Was ist das? Ist eine Zuordnung. Verbal wiederum die jedem Element, das ist auch wieder wichtig, ich wollte das hier sagen, hier ist es ebenfalls dieses Entweder-Oder, dieses sprachliche Entweder-Oder wichtig, hier ist es wichtig, dass jedem Element x der Menge a, und ich schreibe es noch hier x Element a, ein eindeutiges, also genau ein eindeutiges Element f von x in der Menge b zuordnen. So, das ist eben halt dieses eindeutig ist eben halt wichtig. Also mit anderen Worten, wir sagen nicht, das schreibt man ja manchmal hin, ne? Aber so etwas betrachten, die Lösung der Gleichung x² minus y gleich 0, das ist sicherlich keine Abhilfe. Also hier zwei Elemente. Nicht? Da habe ich plus und minus noch. Das ist eine kleine Abbildung und deshalb ist eben halt die Wurzel als Abbildung, bezeichnet man normalerweise die positive Wurzel. So, jetzt wollen wir noch, achso, jetzt muss ich mich, aber ich habe ja auch da was mitgebracht. Das ist keine Abbildung. Bleibt ihr das ganze Semester lang immer Professor? Sehr schön. Die Unterbrechung war natürlich geplant. So. Jetzt kommt leider von uns wieder eine ganze Reihe von Notationen, also langweiliges Zeug, aber das muss sein. Echt? Ja. Das ist langweilig. Das ist die Notation der Mengele und der Aussagenlogik. Es wäre verschiedene Abkürzungen, das sind im Grunde genommen Abkürzungen sprachlicher Begriffe, verwenden, die eben halt immer üblicherweise in dieser Aussagenlogik, Prädikatenlogik verwendet werden. Das sind diese logischen Zeichen, das logische Und, das logische Oder, das Forge und all diese Welt. So. Also, und Oder. Also andersrum für dich so und so Oder. Ich hoffe es so. Ich bin mir heute erleichtert. Ich sehe das mal nach. Notationen der Aussagen, okay? Und da muss ich das natürlich im Prinzip auch alles erstmal sprachlich hinschreiben, aber dann ist fertig. Also wir fangen mal an mit dem Ausdruck, den ich hier hinschreibe. Fangen wir damit an, dass ich sage A, B, das sind Variablen, die stehen für Aussagen. Ja? In diesem Fall symbolische Aussagen. Symbolische Aussagen. Also ist Lösung eine Gleichung oder was weiß ich auch immer. Es gibt natürlich noch andere Aussagen, das muss man machen. Sind Symbole für Aussagen. Gesetze. Und hier haben wir hier, wenn ich hier dieses Zeichen A aus A folgt B hinschreibe, also aus A folgt B, ne? Aus der Aussage A folgt B, und dann müsste ich eigentlich sagen, was heißt aus der Aussage folgt, dann müsste ich, wenn ich ein bisschen präziser sein will, würde ich sagen, aus der Gültigkeit, und das ist das, was wir hier mit Prädikaten machen, aus der Gültigkeit der Aussage A, A folgt die Gültigkeit der Aussage. Dann haben wir hier eine andere Verknüpfung, die heißt, also ist die Aussage, die ich hier hingeschrieben habe, die Sprachricht ist A und B. A, logisch und B, müsste ich sagen, A und B. Das heißt, die Gültigkeit ist das ein Dach? Von A und B. Nee, das ist ein Un. A und B. Das ist logisch. Ist man dreht das nie, das andere. Umi dreht das nicht hoch. Das ist geil. Und sowohl A als auch B. Und dann haben wir eben halt hier dieses logische oder A oder B. Das ist dann die Möglichkeit. Ja, ich mache es mal hin. Jetzt kommt immer wieder A oder B. Das verstehe ich jetzt mal. Also die Möglichkeit von A oder B. A oder B. Das ist die Möglichkeit mindestens einer der Aussagen. Mindestens einer der Aussagen. Oh, dann haben wir noch hier die Äquivalenzbeziehung. Ja, und das könnte ich jetzt aufschreiben, das ist eben halt die Gültigkeit von, ja, ich sage nur, dass das eine und das andere gilt. Das heißt, jetzt mit dem, was ich vor Kali geschrieben habe, könnte ich das jetzt abkürzen, ist die Gültigkeit von aus A folgt B und von B folgt A. Ja? So. So, was brauchen wir sonst noch? Ja, fast nichts. Aber wir brauchen noch diesen komischen Haken, der die Negation hat. Ja. Das ist aber ein neuer. Das ist die Negation von A. Also Gültigkeit von nicht A oder Negation von A. Das ist die Gültigkeit, ist die Ungültigkeit von A. Wobei, wenn ich sage, dass das die Ungültigkeit von A ist, dann heißt das wirklich die Ungültigkeit von A. Also wenn ich sage A oder nicht A, dann ist das eine Tautologie, das gilt immer. Ja. Ich schreibe das mal hier hin in Klammern. A oder nicht A gilt immer. Das ist gültig. Ich kann dir gar was für eine Aussage. Das ist das Prinzip des ausgeschlossenen Drittels in der Aussage. Die Aussagenlogik ist wiederum etwas Uraltes, das etwas spätestens bei Aristoteles ist, aber das kann ich sehr viel früher. Diese hat man nicht mit vielen Dingen beschäftigt, kommt auch nicht sehr viel dabei raus. Aber es gibt dann eben mal wiederum Sachen, die in natürlichen Zahlen sind, eine wunderschöne Abstraktion. Und einige niedrige Fragen und vom Prinzip der Logik, die mich jetzt nicht besonders interessieren müssen, aber die mir auch natürlich kennen, die darauf entdeckt, dass man Aussagen mit im Prinzip uneingeschränkt vielen Variablen drin. Also über Objekte unendlicher Welt zu machen. Solche Aussagen haben das ein wenig in sich und sind dafür zuständig, dass zum Beispiel, das kennt ihr auch, dass es keine Bewegung ist, was wir auch in der sogenannten Zahlen-Theorie, dass man zeigen könnte, dass es keine Widerspruchsfreiheit ist, das kann man nicht. Aber es könnte morgen passieren, dass jemand einen Widerspruch meldet, mit da oder zwei Dinge aufdeckt. So, und dann wäre es immer an zu Ende. Aber wir hoffen mal, dass sowas glaubt nicht eintritt. Aber wir können nicht beweisen, dass er nicht eintritt. Wo ich das Prinzip. Und das halten uns doch auf, wenn wir jetzt von dieser einfachen Aussagenlogik übergehen zu der Faktoren-Aussagenlogik. Also ich sage nur hier mal, die Quantoren, die ich benutze, das sind auch wieder solche Zeichen. Das ist die Beziehung, die Quantoren, ja, wirken auf Aussagen mit Variablen. Ja, so. Und dann heißt in diesem Fall, wenn ich den Symbol A von X hinschreibe, dann bedeutet das die Aussage, das sei eine Abkürzung für, wir sprachen hier von Aussagen, die Aussage A gilt, die Aussage A gilt für X. Ja? Also in anderen Worten, ich habe hier Aussagen, da steht eine Variable drin und diese Variable kann ich verändern. Und dann heißt, wenn ich diesen schönen Quantor hinschreibe, und normalerweise schreibe ich den immer nur hin, ich mache hier keine Logik, sondern bleibe im Rahmen der Mengenlehre, also ich mache das nur für eine Menge, dann schreibe ich also das folgende hin, dieses umgedrehte A, große A, und dann steht hier ein unter diesem A ein X-Element, ich sag mal groß A, ne? Groß A, das war eine Menge, und dann steht hier eine Aussage dahinter, A von X, ja? Da müsste ich sagen, die Gültigkeit dieser Aussage und das ist die Aussage, ist die Gültigkeit A steht für alle, also für alle einfach Gültigkeit von A von X, von A für alle X in M. Also Abkürzung dafür, dass ich sage, für alle X aus M gilt A. So, und genauso haben wir in X, A von X. Das ist dann wieder die Möglichkeit dieser Aussage. Das ist die Möglichkeit von A hier für mindestens ein X. So. Jetzt haben wir alle Abkürzungen, die wir brauchen. Die sollen wir jetzt nur ganz kurz erläutern. Also wenn wir also die Sachen mit dem ausgeschlossenen Dritten und so weiter machen, dann gibt es, es gibt nicht wirklich Probleme. Aber das ist natürlich eine gewisse Präzision dessen, was ich zum Beispiel sprachlich aus A folgt B meine. Wenn ich sprachlich sage, aus A folgt B, oder als Philosoph oder sonst wer, dann meine ich natürlich, dass in gewisser Weise da ein bisschen mehr dahinter steckt als die logische Aussage, die ich gleich noch präzisiere, die Aussage, die ich hier hinschreibe, sondern ich meine damit ja normalerweise sprachlich, dass tatsächlich ein Zusammenhang zwischen A und B besteht. Ja? Aber dieser Zusammenhang hier besteht nur im Sinne der Prädikatenlogik. Das heißt, ich muss dazu sagen, wir reden immer nur von der Gültigkeit von Aussagen. Ja? Und lassen Sie mich das hier eben halt mal kurz in diesen, als eine Tafel, wir nennen das eine Wahrheitstafel, ja, hinschreiben. Das ist nicht wichtig, dass Sie sich das merken, wir müssen nicht bloß merken, was es bedeutet. Ja. Weil es darf man mir nur im Vorab verbunden. Aber wenn man das wollen. So. Das machen wir dann so schön. Wir haben hier die beiden Aussagen A und B und die schreibe ich hintereinander, das wollte ich mal hier so mit so einem Kumpel sprechen. Da haben wir die Aussage A und die Aussage B. Und im Sinne der Aussage so ist es nämlich dadurch stark korreliert, dass es wahr oder falsch ist. Oder im Sinne der Prädikaten. So A, Komma B ist wahr oder falsch. So, jetzt gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Da bei mir ja jetzt nur wahr oder falsch sein, ausgeschlossen nichts dritte, gibt es hier nur die folgende Möglichkeit. Entweder beide Aussagen sind wahr, ja, also wie B. Die erste ist wahr, die zweite ist falsch, die zweite ist erstens mal, zum Beispiel, zwar könnte auch sein, dass beide falsch sind. Ja? So, jetzt haben wir diese Verknüpfungen doch. Und ich schreibe mal gerade hin. Also, machen wir nur die drei. Ne? A, B, A und B. Sozusagen, das ist jetzt eine neue Aussage, A oder B. Ja? Und was für ein Wahrheitswert hoffen das dem zu, wenn beide wahr sind? Ja? Dann ist A und B sicherlich wahr. Also in diesem Sinn, ich kann diese Aussage hier, ich muss hier immer einen Wert geben, also wahr oder falsch. Und ich kann mir nicht falsifizieren, also ist es wahr. Also, wenn A und B wahr sind, ist sie auch wahr. Wenn A wahr ist und B falsch, ja, das kann nicht sein, ne? Dann ist es wahr. Aber wenn die Aussage A falsch ist und B doch hier, dann habe ich nicht ausgetauscht. Dann werde ich wieder wahr. Und wenn beide falsch sind, ja, okay. Auch nicht falsifiziert. Also das A korrigiert B ist nur im Sinne dieser Wahrheitsdaten hinzuschreiben. Oder ich könnte es auch umschreiben. Das kann man auch machen. Das ist eben halt sozusagen jetzt so ein bisschen was gefragt ist. Ich sage, also A sagt B, was diese Aussage ist genau dann wahr oder falsch. Ist genau dann gültig, mein Antwort war nie gut, ist genau dann gültig, wenn eine andere Aussage, die ich auch nicht sagen kann, wäre eine andere Aussage. Wenn diese eine Aussage hier, dieser eine Fall nicht eintritt, also es tritt nicht ein, dass A wahr ist, und, dann müsste ich hier sagen, nicht drehbar ist. Das ist so ein Punkt, das ist gerade dieselbe Wahrheitstafel, das ist das Äquivalent. Ja? Das ist das, was man in der Aussagenlogik meint. Es ist also nicht so, dass man hier irgendwelche verborgenen Bedeutungen nachspürt, sondern man möchte einfach sozusagen die Äquivalenz einer solchen Wahrheitstafel benutzen. Ja? Und dann macht man eben mal Umformungen und diese speziellen Umformungen, da werden wir natürlich nicht drauf eingehen, die man hier machen kann, da kann man natürlich auf Klammern auflösen und so weiter. Ja, das nennt man eine vulkale Gefahr. Aber es gibt formale Rechenweisen auch mit Aussagen. Und das ist nur dann nötig und sagen wir mal interessant, wenn Sie so etwas anwenden wollen, auf abstraktes Herausziehen von Bedeutungen, von implizierten Bedeutungen, zum Beispiel aus Texten oder aus sonst was, dann wird das wieder wichtig. Ne? Dann können Sie solche Modelle mit Wahrheitstafeln anwenden. Zum Beispiel in solchen Computerprogrammen mit semantischer Analyse Text. Aber das ist jetzt ein bisschen davon ab, was ich selbst machen möchte. Ich selbst möchte hier nur diese Zeichen verwenden, um Dinge abzukürzen. Ja. Damit ich nicht so viel schreiben muss. So. Dann, so, da haben wir noch. Machen wir das. Die elementare Aussage in der Regel. Und dann muss ich hier jetzt alles durchgekarakterisiert, also der Durchschnittsfeierweg. Was ist das? Der ist charakterisiert. Oder gehen durch. Und das ist natürlich alles längst bekannt. Das X ist Element der neuen Menge, A und B. Durchschnitt der Menge. Genau dann, wenn x Element A ist und x Element B. Und im Allgemeinen lasse ich hier später Klammern weg, aber im Prinzip sind hier natürlich immer Klammern sitzen. Ja? Also diese Aussage und diese Aussage, wenn ich das hinschreibe, zusammen, das ist eine Tautologie. Das heißt, der Durchschnitt zweier Mengen ist gegeben durch. Mehrheit steht da. A, geschnitten B, das ist dieses umgekehrte U, was wir vielleicht auch nicht lösen können, aber kennen. Das ist ein U. Also. Umgekehrt. Und dann haben wir natürlich die Vereinigung zweier Mengen. Das ist ein Und. Nein, das ist kein Und. Das ist ein umgedrehtes U. Das ist ein umgedrehtes U. Das ist kein V. Das heißt geschnitten. Habe ich mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ah. Oh. Es gibt keinen Unterschied bei Ihnen. Das ist eben so, diese Menge, das definierende Eigenschaften, diese Aussage eine Tautologie. So, jetzt haben wir noch das Komplement und ich werde immer das Komplement in eine andere Menge betrachten. Das fragt man so, minus b und das nennen wir das Komplement von a von B in A. Ist gegeben durch folgende Aussage, wieder eine Tautologie, ist X Element, was wir betrieben haben, ist B. Sag mal auch A minus B. Genau dann N. So. Aber X soll in A sein. Aber nicht in B. So wie ich das jetzt mit A und Klammer hingeschrieben habe, hoch, das soll nicht der X-Element B. Aber das ist natürlich wieder dasselbe wie X-Element A und X nicht Element B. Ja? Diese Aussage ist ja nicht x Element b, ist x nicht Element b. Also das ist nicht funktioniert. Wegen dieser Aussage, dass eben halt eine Menge dadurch charakterisiert ist, dass man immer wieder dieses x Element b entscheiden kann. Und nicht x Element b als x nicht Element b. Ja. Bringt also diesen Punkt. Auf dieser Ebene erstmal unterschiedlich. Was dahinter steckt, ist eben halt ein Teil, was eine Menge überfordert. Ich habe drei Seiten geschrieben, was du nicht wissen wolltest, geht. Das ist eine Notation. Nein, das Buch heute aus, was das verstehen, ich glaub's mir. Auch wieder so einfach wieder raus. Werde ich tun. Gut. Du hörst mehr. Jetzt noch was vergessen? Ja. Natürlich. Ja, stimmt. Sag ich ja. Inklusion haben wir noch vergessen. Inklusion. Eine Aussage Supermenge, also in dem Sinne. Wenn ich jetzt hier halbe Stunde. Eine einzige Menge, die ist universell. Wirklich der eigentlich geil. Das heißt, die Dorf in der Menge leer auch. Und die leer. Das weiß man doch bei allen Kerns, oder? Das weiß man doch. Ich finde jetzt ein Zeichen nicht. Ehrlich nicht? Siehst du, deswegen bringt er so die Kraft bei. Die ist charakterisiert. In dieser Weise, die ist charakterisiert. Dadurch, dass die Knie in M ist, hat keine Menge, weil er kein Element. Also X, wenn leere Menge. Das ist auch unterstützt. Das ist immer richtig. Ja. Wenn es aber da rundherum noch so ein. So was ich jetzt. So. Egal was ist. So. Jetzt haben wir alles, was vergisst, meistens die Lehrmenge. Ach, da fängt es andersrum zu machen. Das ist auch eine Erfindung. Die Erfindung. Oh, das ist noch eine Notation. Das ist eine Aussage, das ist also nicht die Konstruktion einer normalen Menge, sondern das ist eine Aussage. Das ist die Aussage, nicht eine Menge, sondern eine Aussage. Die Aussage, dass, ich kann das jetzt in Verteilung 4 und 3 hinschreiben, ich kann zum Beispiel schreiben, für alle Element A, das hat was mit Menge zu tun. Ja, nur um mal so Beispiel. Für alle X-Element A gilt die Aussage, dass X-Element B ist. Oder, diese Aussage habe ich auch anders schon formuliert, wäre auch die folgende Aussage, dass X-Element A Alter, das Buch heute aus. Da braucht man einen. Mehr oder weniger offensichtlich, wenn du Wahrheitsdaten benutzt, dann kannst du das dann auch beweisen. Ich glaube, ich gehe zu einer anderen Weise. So, jetzt haben wir im Grunde genommen. Oh, das ist der falsche Weg. Ah. Ich kann das Zeit jetzt gleich machen. Fehlt mir noch eine, die man immer wieder braucht. Ich weiß, was das bedeutet. Ich habe von der Nachbarin gesprochen. Wahnsinn. Wahnsinn. Diese Menge, die habe ich vergessen. Die ist aber wichtig. Ich gucke mal, ob es das in der Bibliothek noch gibt. Das ist die Menge. Ich bin bestimmt kleiner als. Das kenne ich. Ich reserviere mal gleich mal eins, was wir eigentlich tun. Das ist die Menge. Yeah. Und da ist es eben mal richtig, wenn ich das hinschreibe, das ist nicht A kreuz B, es ist nicht dasselbe wie B kreuz A. Also ist die Menge der geordneten Paare x, y, mit x in A, y in B. Ich muss reservieren. Ich kann reicht jetzt wieder. Wieso kann ich das nicht bestellt? Also die Menge der geordneten Paare, wir gucken jetzt der Kultur nochmal. Ich glaube, das ist ein sehr bestimmtes Beispiel, das ist egal, glaube ich. Ich weiß nicht. Was machst du denn aus? Die Mathe oder was ist das mit deinem Rad? Ach so, das ist ja vom Abi noch. Ach so. Ich hab den Block gegriffen. Kann man nur Bücher bestellen, die nicht da sind? Eigentlich schon. Aber es geht hier gerade nicht. Genau, dann N. Man kann man hier genau dann N statt dem anderen. Ja, 17.11. ist doch heute. Nee, ist Monat. Scheiße. Oder schon Eucelin? Hm? Alle Eucelin schon. Wenn ihr Präsenz, genau. Ja, Präsenz ist noch da. Nicht unterscheiden nicht zwischen unterschiedlichen Aussagen, die immer gleichgültig sind. Wie das eben der Computer die Liste machen. So. Das ist dieser Formalismus, den wir immer hier arbeiten. Und hinter dem Formalismus kann man natürlich jetzt wieder, aber da ist es wieder, zurück. Ja. Stell das jetzt Ruhe ist. Eine Relation Tische. Das müssen nicht unbedingt Längen sein zu den Tischen. Elementen A einer Menge A, ich schreibe hier nochmal A Element A, weil so viel habe ich mir gesagt, habe ich auch schon eingebüßt. Und B Element B, was soll das sein? Das ist, kann ich jetzt geben. Eine kleine Menge. Aber ich kann sie identifizieren. Eine kleine Menge R aus diesem A Kreuz B. Und wenn ich das so schreibe, dann bedeutet das, die Relation R für A und B, also ich sag mal, die Relation R A B ist gültig, das ist eine Aussage, gilt. Genau dann, wenn A, B, das ist jetzt dieses Paar, in diesem R ist. Nicht das geordnete Paar in diesem R. Also es ist nur eine Art, das zu formalisieren. Also Relationen formalisieren wir durch die Paare, für die sie gilt. Ja? Eine Relation R wird formal bestimmt durch die Paare. Und in gewisser Weise sind natürlich dann die Abbildungen, ja? Also eine Zählmenge R aus A Kreuz B. Zum Beispiel, wenn wir diese Relation da mit dem Kleiner hinfallen. Ja, gut. Also, wenn das Zahlen sind, dann gibt es ja diese wunderschöne Art, das grafisch darzustellen auf der Ebene. Das Kreuz benutzt die Farbe, einfach mit Koordinaten in der Ebene darstellen. So, und was ist dann die Relation A Kreuz B im Sinne dieser Menge? Das ist natürlich nichts anderes als alles, was unter der Diagonale ist. Und aufpassen, A ist. Ich muss das mal verkaufen, vielleicht kommt sicher mit mir raus. Das ist die Relation A. Ja, genau. Leider B. Oder? Das habe ich doch nicht vergessen. Wo A ist B. Das ist B. Ich habe auch. Also, stehen wir da? Und das war erst die erste Frage. Das kann nur besser werden. Ich ist recht heute. Mhm. Viel Spaß. Weißt du, was der dir sagt? Kaufen Sie sich zuerst mal sein wirklich rechtes Buch. BGB. Ja. Das kostet alles wie Geld. Das BGB ist billig. Das kostet 5 Euro. Das hält schon zu Hause. Das brauchst du auch. Das Erste, was du sagst, kaufen Sie sich BGB. So, ich meinte, das ist doch später auch ganz einfach. Ich habe es mir jetzt bestellt. Aber dachte, das ist ungeduld. Das bestellen, aber die wollte ich gar nicht. Sie schicken dir das nach Hause, was machen die halt nicht, wenn es Auslegung ist. Die schicken mir das nach Hause, wenn du willst, ja. Gratis. Nein. Ich kann nicht mehr. Es gab eine kleine philosophische Frage dahinter auch schon, wie das mit den reellen Zahlen sein soll. Ja? Die philosophische Frage ist ja aufgetaucht mit der vierten Wucht zu zweit von Pythagoras, beziehungsweise nicht von Pythagoras, die Frage geht, und das haben wir schon mal richtig, dass er sich über diese Entdeckung so geärgert hat, sagt, dass Pythagoras, dass er den Entdecker gleich umgebracht hat. So, das Wucht zu zweit im Fall ist keine rationale. Aber das Ganze von den Zahlen als Zahlen waren den Griechen schon ein bisschen suspekt. Sag ich ja jetzt. Es war klar, dass eben etwas wie die reellen Zahlen Mengen frei geworden sind. Aber welche Zahlen sind, das war eben nicht so ganz klar. Und der Grund, warum wir sie als Zahlen benutzen, ist natürlich einfach auch sehr praktisch. Mal eine Stunde bitte. Und es ist sehr praktisch, aber eben halt so was wie eine Woche. Ich wollte etwas essen. Jetzt. Wo? Mensa. Ich komme jetzt. Kommst du sofort? Voll. Ja? Mensa mit Marc? Schuh? Hast du Hunger? Ja. Ja, dann geh mal. Ich hab mal Frühstücken. Ich esse nachher auch nochmal Abendbrot hier. Also. Nee, ich hab mir Schnittchen geschmiert. Was mache ich nicht? Nein. So billig, ja, ey. Warte, ich hab noch gar nicht auf den Schmerzmann. Wieso man eigentlich mal was Vorlesung machen? Die wird aber nicht so voll, hoffe ich. Ich esse das auch noch kurz auf Informatik. Auch hier. Ich wollte dazu sagen, das ist eine Eigenschaft. Die Brüche, also die rationalen Zahlen nicht haben. Ich kann man auf diese Weise formulieren, eine Möglichkeit, das zu formulieren, ist das folgende. Das ist auch gut. Kartoffel, Meerrettich, Rösti und Gemüsecurry. Geil. Gemüsecurry. Ich liebe Gemüsecurry. Eine Menge. Dann kann ich das hier alles so schön hin. Eis, eine Menge aus Erd. Könnt jeden Tag das Gericht essen. Und das Gerät. Das ist eine Meinst du das nach dem A oder was? Ja. War es punktuell oder war das geschnitten? Geschnitten. Nee, impliziert. Impliziert war es das. Genau, wusste ich. Ich wusste es. Jetzt habe ich meine Kreditkarte aber falsch eingeschrieben. Ich kasse es. Ich weiß gar nicht mehr, wie man das alles vorlesen kann. Das ist ein bisschen ja. Das ist das Ganze. A ist gleich. Kannst du es übersetzen, wie es da steht? Falls A impliziert R, also der Reizer, das geht ja. Ja. Ich lese mir das Buch durch. Ja, das im Buch steht das alles drin. So, kein Problem. Ich bin nicht einzig, der verzweifelt ist. Ich lasse es jetzt. feiert ihr euch den Mann an? Hat am Ende einfach nur ein riesiges Fragezeichen. Das hört sich besser an, Supreme. Supreme, glaube ich. Was steht nach dem Oder? Kannst du mal bitte sagen, was ein C ist? C ist gleich, da steht SUP. A. SUP. Supreme. Ja, Supreme. Das ist nur dadurch der Nummer oder Mumm? Nummer. Die Nummer. Das heißt Schranke auf Latein. Jetzt hier in einer Mathematikvorlesung hinzu müssen Sie mir jetzt beweisen, dass C einfach erklärt ist. Ja. Ja. Aber ich auch. Ich muss das mal so sagen. Warum man das nicht gewusst? Wir sehen, dass es eine Eigenschaft, die eine Rolle spielte im Zusammenhang damit, dass man, ich rede erstmal zu Ende und dann können Sie, ja, die hängt damit zusammen, dass man in gewisser Weise rechnen möchte mit Funktionen. Ich wollte alle meine anderen also nicht mehr elementare Rechnung, sondern Rechnung mit Funktionen durchführen. Ja. Und jetzt kommen wir mit Polynoms. Und da gehen wir jetzt als nächstes drauf ein. So, bitte. Also, ich soll das bestellen. Ich will mich da auch anmelden. Ich soll das nehmen, schon für 1.100 Euro. Die die rationalen Zahlen nicht haben. Wo hast du dich da nicht angemeldet? Ja. Es gibt so 20, 4. Ja, die natürlichen Zahlen haben diese Eigenschaften natürlich auch. Dieselbe Eigenschaft, die natürlichen Zahlen haben, diese Eigenschaft von R auch. Weiß nicht, direkt die aber die rationalen Zahlen haben sie halt nicht. Ich, wenn ich einen beschränkten Abschnitt der natürlichen Zahlen habe, dann gibt es doch immer viel stärker. Dann gibt es sogar ein Maximum. Ja? Das heißt, ich kann dann ein größeres Element. Das kann ich natürlich in der Nähe von. Das ist jetzt anstrengend, dass die Leute hier eigentlich quatschen oder der Typ da vorne. Für Umfragen, Herr Kim. Kriegt mir das mal alles. Also ich merke, dass mich so langsam meine Stimme verlässt. Ja. Mich verlässt gerade auch mein Hirn. Okay. Okay. Ich breche jetzt einfach die Aufzeichnung.